Wölfe Radio, der VfL Podcast. Jetzt kann Wegen nochmal nach vorne spielen. Yannick Gehardt ist unter. Oh! Alter! Rote Karte. Das muss eine rote Karte sein! Das ein brutales Foul von Gazula! Das gibt es nicht! Das gibt es einfach nicht, Herr Schiedsrichter! Oh, Männer, bleibt weg voneinander. Maxi, geh weg da. Komm, das Maxi, ist ein brutales Foul nur in die Knochen. Das kann nicht sein, dass das jetzt nur eine gelbe Karte gibt. Yannick Gehardt legt sich den Ball an Gazula vorbei und der kommt mit der Sense des Todes angeflogen. Ey, Caramba, das gibt es doch gar nicht. Jetzt ist hier Rudelbildung, alle auf dem Platz, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, keine Sorge, der Lenny hat schon wieder Baldrian intus. Das war zwar der Aufreger für mich des ganzen Spiels, diese nicht gegebene rote Karte da von Gazula im Spiel gegen Paderborn. Und soll ja keiner sagen, dass nichts los gewesen ist. Ja, das war wirklich einiges drinne in diesem Spiel und war leider geprägt nicht von geilen Torraumszenen, sagen wir es mal so, jedenfalls nicht zwingend vom VfL Wolfsburg. Da gehe ich natürlich auch gleich nochmal drauf ein und damit erstmal herzlich willkommen zu dieser Kurzausgabe heute in der Länderspielwoche. Ich habe mir gedacht, ach komm, lässt er ausfallen oder nicht, aber nein, da sind natürlich auch einige Dinge passiert, auf die man nochmal eingehen könnte und die ich euch natürlich auch gerne hier, weil ich so gerne über den VfL Wolfsburg plaudere, auch nicht vorenthalten möchte, wie dann auch so die Stimmung und Meinung, glaube ich, sind. Da wurde auch sehr ausgiebig diskutiert im Nachgang nochmal und deswegen Länderspielpause, Wölferadio trotzdem, aber in einer relativ abgespeckten Ausgabe und dann in der kommenden Woche wieder so gewohnt, wie ihr das könnt, kennt. Soweit die Vorrede und deswegen dann lass uns auch nochmal kommen hier auf das Spiel gegen Paderborn. Und das habe ich selten erlebt, weder im Stadion noch sonst wo. Roy Preger hat mit mir das Spiel kommentiert, wie ihr eben gerade auch bei dem Ausschnitt gehört habt. VfL-Legende, unser Roy, der war auch ein bisschen fassungslos bei diesem Foul, möchte ich mal sagen, was da passiert ist, dass es dann auch keine rote Karte gab. Aber hat Spaß gemacht mit dem lieben Roy grundsätzlich, obwohl das Spiel insgesamt nicht so viel zur Freude Anlass geboten hat. Und das lag natürlich vor allen Dingen an der schweren Verletzung von Xaver Schlager. Ohne Einwirkung des Gegners hat er sich da den Knöchel gebrochen. Gute Besserung an dieser Stelle. Das ist natürlich ein herber Schlag. Und ich habe es selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass eine Verletzung eines Spielers der gesamten Mannschaft so den Stecker gezogen hat. Und zwar, man hat es gemerkt, es lag so richtig so bleischwer über dem Stadion. Waren auch alle irgendwie geschockt. Es war ruhig in dem Moment auch und auch danach. Und dann war die Mannschaft nicht sortiert und bups, macht Paderborn sofort das 1:0. Sehr, sehr ärgerlich an dieser Stelle. Ja, weil dadurch mussten wir, und dadurch hat sich dann die Schwäche, glaube ich, auch so ein bisschen gezeigt, die der VfL Wolfsburg noch hat, dann agieren zu müssen mit dem entsprechenden Ballbesitz. Das hat nicht so wunderbar geklappt. Ja, zu allem Überfluss hat sich dann Castils auch noch verletzt. Ja, gut, bei Pavao mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass er da als Ersatz eine gute Figur abgibt. Aber natürlich, Castils, einer Top-Torhüter der Liga, wird uns sehr fehlen, gerade dann auch bei den anstehenden Aufgaben in der Europa League. Na, aber so ist es dann halt. Sportverletzungen gibt es, aber beide in einem Spiel sehr teuer erkaufter Punkt, muss man ganz ehrlich sagen. Das hatten wir uns, glaube ich, dann anders vorgestellt. Ja, und zum Glück hat dann Josep Brekalo noch das 1:1 gemacht. Sonst hätten wir das Ding ganz teuer bezahlt, glaube ich. Und andererseits muss man sagen, zum Glück, die Mannschaft hat dann das Ding, was wir wahrscheinlich früher noch verloren hätten gegen so einen Gegner. Ja, denn Paderborn war ja gar nicht so schlecht unterwegs, kommen wir dann gleich auch nochmal drauf in der Analyse. Aber das Ding dann sozusagen noch mit einem 1:1 und mit einem Punkt und dann auch nochmal zurückgekommen. Das ist ja auch nach Rückstand immer ein ganz gutes Zeichen, wie es dann in der Truppe aussieht. Das ist ja eine gute Geschichte gewesen. Das müssen wir positiv letztendlich auch bewerten. Ja, und das Tor von Josep Brekalo, das werden wir uns jetzt dann auch nochmal anhören bei Wölfe Radio Arena Live mit Roy Preger natürlich, der am Samstag mit am Mikrofon saß mit mir. Wie schon gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Hat bestimmt auch den Leuten viel Spaß gemacht, die zugehört haben. Viele von euch können das ja nicht hören, denn die sind ja im Stadion und fragen mich auch immer wieder, Mensch Lenny, wo kann man sich das denn mal anhören? Ja, hier im Wölfe Radio, im normalen Wölfe Radio Podcast unter der Woche zeige ich euch ja immer Ausschnitte, wer sich das gerne anhören möchte. Oder aber auch natürlich dann bei den Kollegen von Wölfe TV, die das in den Weekly Wolves auf YouTube immer gerne mit reinnehmen, dass da unter die Tore, die Bewegtbilder, dann auch unser Kommentar vom Wölfe Radio Arena live liegt. Das wirkt ganz cool, finde ich. Das macht echt Spaß. Kann man sich gerne auch mal anschauen dann auf YouTube. Ich glaube, jeden Freitag wird das dann veröffentlicht. Aber erstmal das Tor von Josep Brekalo am Samstag gegen Paderborn. Memedi setzt aber schön nach, holt sich die Kugel, bringt ihn gleich rein, findet Fout Weghorst, der jetzt mit Brekalo zusammenfährt. Und Tor! Memedi war der Vorbereiter. Ja, Josep Brekalo! und gleicht aus. So ein bisschen aus dem Nichts. Aber das ist uns schnupfpiepegal. Schöner Angriff auf der Seite. Memedi. Und Roy hört gar nicht mehr auf zu klatschen, indem wir. Memedi sichert sich die Kugel, legt den dann gleich rein, spielt in die Spitze. Wilchhorst legt ab. Halbrechte Position, 17 Meter. Und dann holt der Josef Brecker nur einen raus da. Und schmettert das Ding rechts unten rein. Keine Chance für Hut. Super Tor von Josef Brekalo. Ja, Memedi schön vorbereitet, Wort hat schön abgelegt und dann der Schuss von Brekalo, ja, am, wie ein Strich am Fahnen gezogen, genau ins untere Eck, ins linke Untereck des Torwarts, des Tors von Paderborn. Schönes Tor, Josef verdient, ja, hat investiert und 1-1. Ja, investiert hat er, der Josef, hat mich auch gefreut. Er hat ja auch sozusagen immer auch eingefordert, dass er auch spielen möchte, ist ja klar. Genauso wie Spieler wie Gerhard oder Memedi, die werden wir natürlich dann in den nächsten Wochen aufgrund auch der Ausfälle, unter anderem von Xaver Schlager, wahrscheinlich noch mal öfter sehen. Ja, und Brekalo lässt dann auch Taten folgen und ist dann ja auch im 1 gegen 1 sehr stark und hat jetzt auch wiederholt getroffen. Insofern sehr gut, dass wir dann ihn auch im Sommer nicht abgegeben haben. Ja, gucken wir mal, was sich dann noch weiter stabilisieren kann. Ein bisschen muss er, glaube ich, auch noch lernen, finde ich. Also er geht immer sehr, sehr ins Risiko. Und wenn dann der Ball verloren wird, insbesondere dann, wenn auf der linken Seite Roussillon auch mit aufgerückt ist, ist die gesamte Seite meistens offen. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Da kommen dann auch die defensiven Mittelfeldspieler oder auch die Abwehrspieler nicht immer so rechtzeitig raus, um dann die Gefahr zu unterbinden. Und ja, das ist sowieso noch ein ganz gutes Stichwort, Gefahr unterbinden, weil ja, wenn du Pech gehabt hättest, dann hättest du ja das Spiel auch noch verloren, denn Paderborn hat natürlich sehr, sehr stark auch gekontert in der zweiten Halbzeit. Riesenchancen gehabt, zum Glück auch, dass wir Kuhn Castells da noch im Kasten hatten zu dem Zeitpunkt, der sensationell gehalten hat zum Teil und auch zu Recht dann in der Kicker-Elf hinterher gestanden hat. Aber das kann natürlich nicht sein, ja, dass dann auch, ja, nach einem langen Einwurf da auf einmal einer frei vor der Kiste steht. Und da zeigt sich dann auch nochmal, dass man ein bisschen mehr sich auch noch ja, abstimmen muss, dass man noch ein bisschen mehr dann auch am mannschaftlichen Gefüge arbeiten muss, wie dann auch das Verschieben erfolgt. Das war ja zum Teil vogelwild nach dem Ausgleichstreffer. Dabei war ja offenes Visier und da müssen wir, wenn wir gerade auch als Anführungsstrichen Spitzenmannschaft oder als Mannschaft im oberen Tabellendrittel da unterwegs sein wollen, da müssen wir einfach cleverer agieren. Ja, da müssen wir ganz ruhig das Spiel dann noch aufziehen und dann im Zweifelsfall dann auch eiskalt nutzen, ja, was dann die Paderborner auch anbieten, weil die sind ja darauf geeicht, das hat man das ganze Spiel auch gesehen, dann auch nach vorne zu spielen. Die haben unterm Strich natürlich aus meiner Sicht ein paar dienten Punkte mitgenommen, weil sie das gut gemacht haben für eine Auswärtsmannschaft. Haben genau dann aufgezeigt, wo die Schwierigkeiten des VfL liegen, dann im Aufbauspiel mitunter. Und da wurde dann doch gerade in der ersten Halbzeit sehr viel Quergeschiebe, in der zweiten war es dann halt besser. Aber da waren natürlich ein paar Punkte dabei, die es dann tatsächlich auch zu verbessern gilt. Und ja, ich glaube auch, die Oliver Glasner dann auch verbessern wird in den kommenden Wochen und Monaten. Das sind ja alles so Geschichten, die ja auch ein bisschen Zeit brauchen natürlich und da können wir jetzt auch nicht hingehen und da nach dem, ja, was weiß ich, fast dritten Spieltag da Wunderdinge erwarten und insofern bin ich natürlich, ja, frohen Mutes, dass das dann auch die nächsten Wochen vielleicht auch dann schon mal Früchte trägt, was der Trainer da vermittelt. Ja, und dann habe ich noch schlechte Nachrichten. Ihr wisst ja, ich gucke ja immer so ein bisschen auch auf die Zahlen dann auch während der Spieltage oder nach den Spieltagen und die Lenny-Serie ist gerissen. Ja, und aber VfL hat zum Beispiel noch einen Punkt geholt, aber trotzdem, Paderborn ist, naja, sagen wir es mal so, 20 Meter mehr gelaufen, so ungefähr. Jetzt Mannschaft, das fällt natürlich auch nicht ins Gewicht. Also beide Mannschaften sich sehr ausgeglichen da präsentiert, was die Laufleistung angeht. Ja gut, sagen wir mal, das Gleiche ist nicht wesentlich weniger gelaufen als der Gegner. Da wollen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Insofern dann auch noch einen Punkt geholt, war Paderborn jedenfalls läuferisch nicht besser. Aber klar, bisschen mehr, insbesondere haben wir auch mit Roy zusammen thematisiert, das Spiel ohne Ball, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, das hätte durchaus besser sein können, noch ein bisschen intensiver auch sein können. Ja, schade, aber gut, kann man letztendlich dann auch jetzt auch nicht machen, muss man Mund abputzen, weitermachen und dann versuchen im nächsten Spiel dann auch wieder mehr anzugreifen. 54% Zweikampfquote hat der VfL geholt gegen Paderborn, das ist eine gute Leistung, wie ich finde, und auch eine über 80%ige Passquote, was aus meiner Sicht aber daran lag auch, dass sehr viel hinten, ja, wie in guten alten Zeiten oder in schlechten alten Zeiten hin und her geschoben wurde der Ball mit, ja, von Knoch zu Brooks zu Gilavogie und wieder zurück. Ja, außer die Pässe zum Torwart, die waren relativ selten, ja. Aber grundsätzlich viel zu viel Quergeschiebe, da, ja, es hätte aus meiner Sicht nicht sein müssen. Ja, dann gucken wir doch mal, vor allen Dingen, weil dann auch frischer Wind reingekommen ist, mit Admir Mimedi vor allen Dingen, da wollen wir nochmal auf die Zahlen drauf gucken, als er reingekommen ist. Passquote 82%, gerade dann auch in diesem Offensivbereich, dann die Pässe an den Mann gebracht, der ja auch relativ schnell dann das Tor vorbereitet mit in der Entstehung. Und ja, da gut ins Spiel gefunden, 43% auf Josep Brekalo, 42% Zweikampfquote noch dazu. Josep Brekalo wollte ich natürlich auch nochmal drauf gucken, wie er sich da präsentiert hat. Ja, da sieht man dann, wo es dann so ein bisschen hapert. Ne? 69% Passquote, allerdings eine gute Zweikampfquote von 53%. Hat doch ein paar schöne Sachen gehabt, da in der Defensive nach hinten gearbeitet und so. Laufleistung über 11 Kilometer, da kann man, glaube ich, nicht viel meckern. Ja, und dann wollte ich natürlich auch einmal nochmal drauf gucken, weil das ist natürlich wichtig für die kommenden Wochen. Yannick Gerhardt wird ja wahrscheinlich dann für Xaver Schlager dann auch in die zentrale Mittelfeldposition rücken. Und dann haben wir eine Situation ja, von 77% Passquote, 69% Zweikampfquote, also eigentlich gute Werte da für Yannick Gerhardt im Spiel, auch nach seiner Einwechslung noch 10,6 Kilometer abgerissen. Also das ist schon ganz gut und Yannick hat ja auch gezeigt, gerade dann auch unter Labbadia, dass er diese Position sehr gut ausfüllen kann da zusammen mit Maximilian in der Zentrale. Deswegen glaube ich auch, dass das funktionieren wird, auch unter Glasner. Allerdings ne, müssen wir natürlich dazu sagen, dass man auch, glaube ich, in der Konstellation nicht jetzt, was die über 20 Spiele durchspielen kann bis Weihnachten, also gerade auch wegen der Geschichte Europa League, da müssen wir die Rotationsmaschine auch anschmeißen, wobei Glasner ja auch gesagt hat, er schmeißt die Rotationsmaschine nicht an, nur um der Rotation willen, was ich auch vernünftig finde, aber natürlich muss man auch dem einen oder anderen Spieler, ja, bevor er da ganz abdriftet, von der Stimmung her, in Anführungsstrichen, wenn da so eine gewisse Leistungsgleichheit auch herrscht in der Mannschaft, dann sollte man dem einen oder anderen auch mal die Chance geben, sich zu zeigen. Jedenfalls meine Meinung. Was ich in dem Zusammenhang gut finde, ist, dass dort ja offensichtlich auch ein großer Konkurrenzkampf herrscht innerhalb der Mannschaft und dass da jeder auch Ansprüche anmeldet, dort ja auf dem Platz zu stehen. Und das ist auch gut. Also das befeuert das Ganze natürlich und das hat dann auch Glasner gefordert, das entsprechend zu berücksichtigen. Da ist ja Josep Brekalo hinterher in der Mixzone auch nochmal zu befragt worden, ob er ja seine Joker-Rolle bisher, ja, ob er das vorzieht oder dann doch lieber ja, von Beginn an zu spielen. Die Antwort überrascht jetzt nicht besonders, aber die Art und Weise, wie er es verkauft, das finde ich dann doch schon wieder bemerkenswert. Kann ich sagen, dass ich so zufrieden bin, weil es ist einfach so, dass jeder will spielen von Anfang an. Und wenn du so eine Rolle hast, ist auch gut, weil die Mannschaft weiß, wir haben ein guter Spieler auf der Bank, aber ich glaube, jeder wird spielen und das muss so sein. Ja, also anders wäre auch schlecht. Also wenn man sich dann in die Richtung auch zufrieden gibt, gibt ja auch andere Spieler, die dann lieber sogar zur U23 gehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, aber klar, in dem Fall ist es so, dass sich offensichtlich Brekalo, aber auch Admir Mimedi da auch durchbeißen wollen. Yannick Gerhardt ist ja auch so ein Fall und wie gesagt, die werden auf ihre Spiele kommen, deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, den berühmten Ball mal flach halten. So viele Spiele sind jetzt noch nicht gespielt und das hat überhaupt keine Aussage. Sehen wir ja auch, was die Qualitäten angeht von Mimedi und Brekalo, dass das irgendwie jetzt schlecht ist oder so. Natürlich wird er auch ein Stück weit nach dem Gegner vielleicht auch aufgestellt. Unterm Strich ist auch egal. Wichtig ist, dass da Ruhe herrscht, sich alle immer wieder anbieten und dann ja auch zeigen, wenn es denn darum geht, den Trainer zu überzeugen, wenn das dann gegen den nächsten Gegner geht, dann an mir kommst du nicht vorbei. Und da hat Josep entsprechende Argumente geliefert. Was ich auch gut finde, ist, dass dann sozusagen nicht zur Tagesordnung übergegangen wird und gesagt, ja, jetzt haben wir 7 Punkte im Sack und alles gut und schön, sondern dass auch tatsächlich ja, die Fehler oder das, was verbessert werden kann, auch angesprochen wird mittlerweile, auch von den Spielern. Da erinnere ich mich früher ja an die schönen Färbediskussionen, die wir in Wolfsburg hatten. Das nehme ich überhaupt gar nicht mehr so wahr. Da werden tatsächlich ja auch gleich Punkte benannt, die man besser machen kann, wie zum Beispiel auch Joshua Gilavogui hinterher erzählt hat in der Mixzone. Ja, das ist unsere... Nicht unsere Schwache, aber das müssen wir noch arbeiten, weil wir haben viel verbessert unsere Ballroberung, unsere Pressing nach vorne. Aber unsere Ballbesitz, das muss noch kommen. Und heute haben wir gesehen, dass wenn ein Gegner tief steht, das ist schwer für uns, aber wir sind auf einem guten Weg. Müssen wir nicht vergessen, dass wir haben unsere Trainer gewechselt und heute wir wir haben erstmal auf unsere Pressing nach vorne konzentrieren und ich denke, das ist voll in Ordnung, weil darum geht es, wir haben die zwei ersten Spiele gewonnen und jetzt ist der nächste Schritt und wir wissen, das ist nicht einfach, aber wir werden das schaffen. Ja, also ich bin immer wieder auch dann begeistert von Joshua Gilavogui, der da sich auch hinstellt als Kapitän und dann aus meiner Sicht fast immer die richtigen Worte findet, die richtige Einschätzung, das Ganze sympathisch rüberbringt letztendlich auch und auch nicht sagt, ja, oder sich damit irgendwem dann auch anlegt, war ja durchaus auch eine kritische Frage, die da vorweggegangen ist, von wegen, dass man da auch bei Ballbesitz durchaus seine Schwächen da offenbart hat und der das ja total souverän, ich möchte mal sagen, wegmoderiert hat und auch gesagt hat, ja klar, wissen wir, dass das unsere Schwäche ist, da muss noch ein bisschen mehr kommen und ja, das werden wir dann auch in den nächsten Wochen sehen, insbesondere dann vielleicht bei den Europapokalspielen. Europapokal, Europapo. Ja, und da bleibt man natürlich gleich nochmal bei Joshua Gilavogui, war ja durchaus kurios, da die Auslosung mit Saint-Étienne, quasi der Jugendverein von Gilavogui. Und ja, hinterher stand dann sein Telefon nicht mehr still, wie er erzählt hat. Ich kann nicht sagen, aber ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen und das ist so einfach unglaublich, das freut mich sehr. Das ist, ja, ich war da als junger Mann und ich komme zurück mit einem Verein, wo ich fühle mich richtig, richtig gut und ich hoffe, wir werden ein gutes Spiel abliefern, weil ich gehe Saint-Étienne, um zu gewinnen. Ja, bon, Wolfsburg ist auch mein Hause, aber Saint-Étienne ist meine Heimat. Also da freut sich einer richtig auf die Europapokalspiele. Ging ja nicht allen so nach der Auslosung. Das reichte allerdings, das war ganz kurios bei uns in Wolfsburg, das reichte von, warum denn keine attraktiven Gegner, bis hin zu Glück gehabt, weil so kann man vielleicht die Gruppenphase ein bisschen besser überstehen. Ja, also allen wird man es wie immer nicht recht machen können bei dieser Geschichte. Was man, glaube ich, festhalten kann, das ist kein Selbstläufer. Also gerade auch dann die Franzosen, das könnte durchaus ja, eine Geschichte werden, wo es auch dann mal enger wird in dem entsprechenden Spiel. Aber so ein Kick im November in der Ukraine ist jetzt auch nicht besonders geil, sagen wir es mal so. Da kommen wahrscheinlich dann auch die Platzverhältnisse dann nochmal zum Tragen. Das sind alles so Sachen, die dann vielleicht eine Rolle spielen. Das könnte insgesamt sehr, sehr unangenehm werden. Auch Gent, ja, alte Bekannte aus der Champions League, haben wir noch gegen die gespielt. Das muss man auch erstmal bestreiten. Also insofern jetzt zu sagen, ach, das sind vielleicht doch machbare Gegner oder so. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen, glaube ich, durchaus unangenehm. Und das ist nicht zu erwarten, dass man da jetzt einfach so durchmarschiert aus meiner Sicht. Und auch was ich so aus dem Verein gehört habe, ja, ist man so semi-zufrieden, sagen wir es mal so, dass man, wie man da ja auch mit der Auslosung dann auch jetzt umgegangen ist und was man da zugelost bekommen hat. Aber guckt euch mal die anderen Gruppen an, klar, da ist da mal was Namhaftes dabei, ne? Aber wenn jetzt irgendwie so Arsenal gleich gekriegt hätte, gut, dann wäre das Stadion nochmal voll gewesen vielleicht, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch doppelt schwer geworden, dann zu gewinnen. Die holen wir uns dann halt in den K.O.-Spielen. Und was wir uns auch holen, hoffentlich sind dann auch die entsprechenden Karten für die Heim- und Auswärtsspiele. Da gibt es ja einiges, was da auch geboten wird von Seiten des Vereins bzw. auch von den Fanclubs, die dann ja auch ja, Reisen hin anbieten. Die Schlemmerbrüder fallen mir da ein, wenn es dann eine Bustour gibt nach Gent am 24.10. und dann sogar eine ja, Übernachtungsfahrt vom 2. bis 4.10. nach Saint-Étienne. Könnt ihr euch ja mal bei Facebook oder auf der Homepage vom Verein da schlau machen. Fanfahrten bietet auch entsprechende Reisen an, will ich jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Das machen wir dann auch dann nochmal gesondert, wenn es dann auch dann ja, ansteht. Und wer möchte, kann da natürlich gerne dann auch sich nochmal ja, schlau machen, wie er denn zu den einzelnen Auswärtsspielen kommt in die Ukraine. Ja, ich glaube, da fliegt man besser. Das Spiel ist ja übrigens in Lviv, ja, das hat sich irgendwie der Spielort geändert. Das an dieser Stelle auch nochmal ja, zu sagen. Anstoß ist da am 28. November, habe ich ja gerade gesagt, im November in der Ukraine, 18:55. Ja, 3. Oktober das Spiel in Saint-Étienne und am, wie gesagt, 24. Oktober in Gent. Da die Heimtickets für die Spiele sind da schon im Vorverkauf. Also da kann man sich dann für die Heimspiele in der Europa League jetzt schon die Tickets sichern. Termine sind für die Heimspiele Donnerstag, 19.09. um 21 Uhr spielen wir da zu Hause gegen Oleksandria aus der Ukraine. Dann weiteres Heimspiel am 7.11. gegen Gent, wieder um 21 Uhr, auch ein Donnerstag. Und dann zum Abschluss am 12.12. spielen wir zu Hause 21 Uhr ebenfalls gegen Saint-Étienne aus Frankreich. Und dann noch ein letzter Ticket-Hinweis, sei mir noch gestattet an dieser Stelle. 17. September startet exklusive Vorverkauf für Dauerkartenabonnehmer, Wölfe, Club-Mitglieder. Zwar fürs Pokalspiel gegen Leipzig. Mittwoch, 30. Oktober, 18:30 Uhr spielen wir gegen RB. Ja, das könnte durchaus ein spannender Fight werden und ja, leider schon sehr früh in diesem Wettbewerb. Aber wenn man Pokalsieger werden will, muss man eh alles schlagen, bla bla bla bla bla. 3 € ins Phrasenschwein, ihr kennt das. Aber da geht's los, da 17. September, 9.30 Uhr und bis 22 Uhr, 17 Uhr kann man da die Karten exklusiv erhalten. Danach freier Verkauf ab 24. September zum DFB-Pokal gegen Leipzig. Ja, soweit erstmal Lennys Ticketshow und schon Terminbekanntgaben. Das soll jetzt an dieser Stelle erstmal gereicht haben. Für die Länderspielpause genießt die Anführungsstrichen VfL-freie Zeit. Wobei heute ist ja noch das Spiel gegen den Hamburger SV, das Testspiel, die Rückkehr von Dieter Hecking im AOK-Stadion. Da kann man sicherlich auch gegen die sehr gut gestarteten Hamburger, so ist es glaube ich richtig, das nochmal gucken, obwohl wir natürlich viele Nationalspieler oder die Form nochmal testen, obwohl viele Nationalspieler nicht dabei sind, beziehungsweise auch verletzt sind, wie Kuhn Castells oder aber auch natürlich Xaver Schlager. Nichtsdestotrotz ein schönes, glaube ich, Freundschaftsspiel bzw. Testspiel, was man da abliefern kann. Freundschaftsspiele gibt es ja gegen den HSV nicht wirklich, sagen wir es mal so. Aber egal, 16 Uhr im AOK-Stadion, dann heute das Spiel gegen den HSV. Wer Bock hat, ich habe nicht gehört, dass es ausverkauft ist. Deswegen kann man da, glaube ich, auch gern spontan nochmal vorbeigucken und sich da das schöne Testspiel dann reinziehen. Ja, das soll es gewesen sein an dieser Stelle mit der Anführungsstrichen Kurzausgabe des Wölferadios. Schön, dass ihr trotzdem zugehört habt und reingehört habt. Nächste Woche dann wieder eine reguläre Ausgabe mit dem Spielausblick gegen Düsseldorf. Da spielen wir ja am Freitag, 13.09. Wenn wir mal hören, wie dann die Jungs aus der Länderspielpause gekommen sind, beziehungsweise was es dann so Neues gibt. Und wir natürlich auch beobachten, was ihr Fans so meint und geschrieben habt in Wolfsblog, bei Facebook und so über den VfL. Aber auch gerne, wenn ihr was habt zum Thema Sendung und was man hier noch gerne mal mit einstreuen könnte. Immer her damit mit eurer Meinung. Ja, und dann hoffe ich, dass es euch soweit ganz gut geht und ihr alles rumbringt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Wölferadio, der VfL-Podcast.